1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche und das machen wir wie immer montags mit einer freien und offenen Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht ist Nils. Nils ist 35. Hallo Nils. Jo, servus Domian. Hallo Nils. Schön, dass du da bist. Hi. Ja. Um was geht's? Und zwar geht es um deinen Auftritt in Hard Aber Fair. Ja, vor ein paar Stunden. Genau. Mhm. Ich wollte eigentlich dazu anmerken, dass in Bezug auf die Ordensschwester und auf das Kondomverbot fand ich, dass du da ein bisschen zu lax aufgetreten bist. Inwiefern? Also ich fand eigentlich, dass da das für mich das ein absoluter Skandal ist, dass quasi Prostituierte dort in Afrika denen verboten wird, ein Kondom zu benutzen, von der Kirche her. Ja. Also im Prinzip die dort, wenn sie das nicht tun, im Prinzip totgeweiht sind. Ja. Ja, aber da bin ich ja genauso empört wie alle anderen. Und ich habe ja die Frau auch wirklich sehr gelobt und sie sehr unterstützt. Ja, da hätte man wirklich sagen müssen, in dem Moment, wo das aufgetreten ist, muss man sagen, hätte man sagen müssen, hey Leute, so geht das nicht. Wenn ihr es gerade in diesem absoluten Extremfall, wo man wirklich sagen kann, wenn dort nicht verhütet wird oder kein Kondom benutzt wird, gerade in Bezug auf die AIDS-Rate in Afrika, dann liegen die Leute in dem East wirklich dann auf dem Sterbebett. Ich bin da voll auf deiner Seite. Vielleicht als Erklärung für die Zuschauer, Zuhörer, die es nicht gesehen haben. Es war eine ehemalige Nonne zu Gast bei Hard Aber Fair, die 30 Jahre Nonne war und viele, viele Jahre, ich glaube 20 Jahre, ich weiß gar nicht, also sehr lange in Afrika gearbeitet hat. Und dort dann in den entsprechenden Gebieten, was du gerade genannt hast, Kondome verteilt hat zum Schutz der Menschen. Und dann aus der Kirche rausgeflogen ist. Ungeheurer Skandal. Ja. Ja, ich dachte, das wäre klar genug, weil wir waren alle ja empört darüber und du hättest dir gewünscht, dass ich da noch massiver was gesagt hätte. Ja, so da auch wirklich in dem Zusammenhang da wirklich nochmal quasi ein bisschen härter eingeschritten wäre sozusagen und zu sagen, wir sind das auch gerade in diesem, ich meine, man weiß ja, dass die Kirche halt in Bezug auf Kondome da ihre Richtlinien hat, aber gerade in diesem extremen Fall. Aber weißt du, ich glaube, da waren alle Menschen so empört, sind über diesen Fall so empört. Ja. Es gibt wahrscheinlich nur noch wenige Hardliner in der katholischen Kirche, die das für richtig erachten. Selbst der Bischof Jaschke, der da war, hat sich dafür ja auch geschämt, was da passiert ist. Ja gut, der ist auch so ein bisschen kuschelmäßig da aufgetreten, ne? Ja, das ist ein sehr netter Mensch. Und es war natürlich für dich schwer, auch jetzt in der Sendung ihn zu kritisieren. Ja, ne? Ja. Du hast ja schon so ein bisschen so einen leichten Schulterschluss am Anfang mit ihm da so geschlossen. Und in dem Fall war es für dich natürlich auch schwierig. Aber wenn man sich das, man muss natürlich dazu sagen, er ist ein Vikar. Also er arbeitet quasi nur einem Bischof zu. Er ist Weihbischof. Ach so, er ist Weihbischof. Er ist Weihbischof, okay. Ja. Also er hat da quasi trotzdem, wenn man jetzt diese ganzen Aussagen in dieser Sendung jetzt mal sich auf der Zunge zergehen lässt von Kirchenüberhäuptern, hat er da eigentlich im Prinzip nicht viel zu sagen und hat sich so mit seiner eigenen persönlichen Meinung diese Aussagen so ein bisschen herumgewunden. Und deswegen war es auch schwer, ihn da persönlich anzugreifen. Ja, das Ding ist, dass die Deutsche Bischofskonferenz sehr vorsichtig ist, wen sie in eine solche Sendung bittet. Weil die natürlich genau wissen, was da passiert dann. Und jemanden, der sehr freundlich und nett ist, wie Herr Jaschke, bringt natürlich ein positiveres Bild für die katholische Kirche, als wenn da ein Hardliner sitzen würde. Ja, ja, richtig. Ja. Gut, Nils, also, das war deine Anmerkung. Ja, genau. Also im Prinzip war ich mit deiner Meinung wirklich okay, aber hättest du mich da noch ein bisschen härter gewünscht? Ja, da wäre noch mehr Blutgrätsche drin gewesen. Okay, ich nehme es zur Kenntnis. Das nächste Mal mache ich es, Nils. Alles Gute. Aber trotzdem vielen Dank für den Auftritt. Dankeschön. Ja. Tschüss, Nils. Mach's ciao. Gut, ciao. 0800 220 50 50. Daniel ist hier und Daniel ist 20. Guten Morgen, Daniel. Hallo, Lumion. Ja, Daniel. Weswegen rufst denn du an? Ja, ich bin nochmal sehr geehrt, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ich habe kein Wort verstanden. Nochmal. Ich bin sehr geehrt, dass ich durchgekommen bin. Also ich fühle mich sehr geehrt. Na, ich freue mich, dass du da bist. Und es geht bei mir um Folgendes. Ich hatte letzte Woche eine Operation, und zwar eine Beschneidung. Wie unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Du Armer. Das war, wann denn? An welchem Tag? Also es war vor genau einer Woche am Montag. Und wie geht's dir heute? Ja, jetzt geht's besser. Also ich hatte halt in den ersten 3-4 Tagen hatte ich noch Schmerzen und es hat auch wirklich geblutet und hat auch zwar wirklich angeschwollen. Mhm. Und ja, ich habe halt selber auch ein bisschen Panik gemacht, habe mir so Bilder über schiefgegangene Operationen angeschaut im Internet und das war halt am Anfang eine ziemliche Qual für mich. Ja, warum hast du das überhaupt machen lassen? Ich habe es machen lassen, weil ich eine Phimose hatte, eine Vorverengung. Ach so. Ich hatte ganz einfach, ich hatte Schmerzen beim Sex. Dann muss man es machen, ja. Dann muss man es machen lassen. Ja. Mhm. Ja. Schweren Herzens? Eigentlich nicht, überhaupt nicht. Ich hatte zwar am Anfang ein bisschen Überwindungsprobleme, dass ich jetzt wirklich zum Krankenhaus gehe und zum Arzt gehe und sage, ja, ich mach das machen lassen, aber im Endeffekt war es dann eigentlich gut. Wie läuft so eine Beschneidung? Wie geht das? Muss man ins Krankenhaus, muss man da liegen? Wird das am Land gemacht mit Narkose? Erzähl mal. Ja, ich war zuerst beim Urologen, bei einer Urologin, die hat sich das angeschaut. Mhm. Da habe ich eine Überweisung bekommen ins Krankenhaus und dann hat man mich gefragt, will ich eine Vollnarkose oder will ich eine lokale Betäubung? Mhm. Und ich habe mich für die lokale Betäubung entschieden, weil ich mir gedacht habe, das wird schon nicht so schlimm sein, habe ich beim Zahnarzt auch schon mal erlebt. Mhm. Du Tapferer! Ja, ich empfehle es niemandem weiter. Also wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden müsste, dann würde ich mich für die Narkose entscheiden, wenn ich ganz ehrlich bin. Das heißt, du hast dann doch einiges davon gemerkt, trotz lokaler Betäubung. Also ich hatte keine Schmerzen, weil die mir wirklich sehr viel in meinen Penis hineingespritzt haben, sozusagen. Mhm. Also ich habe wirklich gar keinen Schmerz gespürt. Nur das Problem war, die haben mir im Vorhinein gesagt, dass es circa eine halbe Stunde dauern wird. Mhm. Und es hat dann im Endeffekt 2 Stunden gedauert. Ach du ja. Keine Ahnung wieso. Warum? Weißt du es nicht? Ja, also... Gab es eine Komplikation oder was? Das war zuerst mein Gedanke. Und ich habe dann am Samstag mal mit meinem Onkel geredet, der ist am selben Krankenhaus, ist ja auch Chirurg. Mhm. Und der hat gemeint, es muss eine Komplikation gegeben haben. Also der hat gemeint, selbst beim einfachsten Eingriff kann irgendwas schief gehen. Und die Ärzte können es dann aber trotzdem noch irgendwie so richten, dass es so verläuft, wie sie es eigentlich wollten, nur es dauert dann halt länger. Wie, und hast du die 2 Stunden da auf so einem Gynäkologenstuhl gesessen oder hast du gelegen? Es war einfach so ein OP-Tisch, sage ich einmal, so ein bisschen angehoben. Mhm. Was halt auch ziemlich schlimm für mich war, das war die zweite schlimme Sache während der Operation. Also es ist ja, wenn du auf einem OP-Tisch liegst, dann ist da so ein Tuch über dich drüber, damit du nicht hinuntersehen kannst. Mhm. Problem war aber, dieses Tuch war ein bisschen zu niedrig und oben war eine OP-Lampe. Mhm. Und das hat sich da drin gespiegelt und ich konnte meinen blutüberströmten Penis sehen. Und das war. Warum hast du nicht die Augen zugemacht? Ja, ich hab dann zur Chirurgin noch gesagt, ja bitte, Frau Doktor, ich kann da meinen Penis sehen und ich wohne in Wien und die hat da so mit dem Wiener Schmähholz und gemeint, ja, ihren Penis, der ist eh noch da. Das war halt ziemlich, ich dachte wirklich, bitte. Muss es nicht sein, oder? Hm. wie wird denn das gemacht? Die Haut wird abgeschnitten, klar, die Vorhaut wird entfernt. Wird das dann vernäht oder gelasert oder wie geht das? Also es wird wirklich zugenäht. Ich habe Nähte in meinem Penis gerade im Moment noch. Aber das stelle ich mir zum Beispiel, man hat doch als Mann nächtliche Erektionen. Ja. Wie ist das kurz nach so einer Operation? Das muss doch höllisch wehtun. Es tut jetzt noch teilweise weh, aber es tut deswegen weh, weil ganz einfach die Eichel, die jetzt frei ist, halt reibt an Unterhose und der Verband und so. Mhm. Und es ist halt so eines der ein Risiko bei dieser Operation ist, das hat mir die Ärztin auch gesagt, ist, wenn es zu einer Erektion kommt, dann können sich Blutergüsse bilden. Mhm. Und die müssen dann nochmal operativ entfernt werden. Mhm. Das ist bei mir nicht der Fall gewesen, zum Glück bis jetzt. Und es sieht auch alles in Ordnung aus, aber es ist wirklich eine sehr unangenehme Operation, sehr unangenehm. Und ich stelle mir gerade deinen Penis ordentlich gerade sehr schön zum Ansehen vor. Mhm. Sehr verbeult und verquollen wahrscheinlich. Nicht mehr so sehr. Es war in den ersten 3 Tagen, was wirklich teilweise, habe ich mir schon gedacht, Gott. Das gibt nichts mehr. Und, aber jetzt sozusagen. Aber jetzt geht's bergauf. Jetzt geht's bergauf. Das einzige Problem, was ich noch irgendwie sehe, ich darf ihn auch nicht waschen 3 Wochen lang. Mhm. Und das ist halt dann auch etwas unangenehm, wenn ich jetzt jeden Tag 2-mal Verband wechseln muss. Mhm. Es bildet sich dann auch ein gewisser Geruch und dann ist ja auch ein Risiko, dass ich es entzündet, schätze ich einmal. Also das ist gar nicht so eine Kleinigkeit, ne, wie man so denkt. Immer eben abschnibbeln, so ist es auch nicht. Das ist schon eine richtige kleine OP. Also wenn ich jetzt irgendwem raten müsste, der auch so eine OP braucht, dann würde ich sagen, nimm die Narkose. Ja. Wenn es da wirklich eine Komplikation gibt, dann liegst du da 2 Stunden und absolut. Ich habe mir gedacht, das ist so irgendwie so ganz locker. Mhm. Und dann war ich eigentlich die ganze Zeit angespannt und jeder Muskel war im Prinzip angespannt und ja, es war schrecklich. Also, das Schlimmste war eben, wie ich da eben mein blutüberströmten Penis da im Spiegelbild sehe. Ja. Hatte man dir wenigstens einen Kopfhörer mit Musik gegeben? Nein, hat man mir nicht. Ich hab mir meinen iPod gewünscht, ehrlich gesagt. Also. Und danach, wie war das danach? Kann man sofort nach Hause? Oder bleibt man ein paar Tage in der Klinik? Man kann am selben Tag wieder gehen. Also das war auch ein bisschen problematisch. Also ich habe dann, das war auch nicht so schön anzusehen, meine Unterhose voll geblutet, das war zwar im Verband, aber das verrutscht und also es ist halt irgendwie, es ist extrem unangenehm, dieses Gefühl. Es ist extrem unangenehm, diese Operation. Ich habe mir bis vor 3 Tagen nicht mehr selber die Hose anziehen können, weil ich beim Bücken Schmerzen hatte. Da habe ich dann meine Freundin oder meine Mutter gefragt, ja, kannst du bitte die Hose hochziehen? Ich kann das nicht. Ja. So, jetzt ist ja der ganz große Augenblick, wenn du zum ersten Mal beschnitten wieder Sex hast. Wie wird es sein? Wie wirst du das empfinden? Bist du da auch gespannt drauf? Ich habe keine Ahnung, ich habe viele Dinge gehört. Es soll, also die einen sagen, es soll intensiver sein, die anderen sagen, es soll nicht mehr so intensiv sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mir hat ein Freund erzählt, dass es am Anfang ein komisches Gefühl ist, also ein eher verschlechterndes Gefühl. Ja. Allerdings vergisst man ganz schnell, wie das vorher war, und dann ist alles perfekt danach. Ja, also wie es vorher war, will ich es eigentlich vergessen, weil ich dabei... Ah, genau, bei dir ist das ja sogar sogar gut, wenn man das vergisst, wie es vorher war. Ja, genau, ich kenne es eigentlich nur sehr selten ohne Schmerzen. Ja, also, und dann hast du ja wirklich eine ganz eindeutige Verbesserung. Ja, ich denke schon. Ja. Also, ich will einfach nur, dass es jetzt einfach mal fertig heilt, weil es sehr unangenehm ist. Was hat der Arzt dir gesagt, wie lange das dauert, bis du wieder voll einsatzfähig bist? 3 Wochen. 3 Wochen, na gut. Circa. Siehst du, einen hast du jetzt schon. Eine Woche habe ich hinter mir, morgen habe ich die Nachuntersuchung. Und wann kommen die Fäden raus? Laut Ärztin gehen die von alleine raus. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Achso, das sind wahrscheinlich so selbstauflösende Fäden. Ja. Mensch, Daniel, gut, dass es gut gegangen ist. Es hätte jetzt auch noch komplizierter werden können im Laufe der Woche. Ja. Ne? Und die 2 Wochen kriegst du auch noch rum und dann kannst du ganz entspannt Sex genießen, ohne Schmerzen und ohne Angst. Ja, das will ich hoffen. Du rufst aus Wien an? Ich rufe aus Wien an. Das ist ja toll. Ja, wir haben auch Zuschauer in Wien, in der Tat. Das merken wir immer wieder. Das habe ich schon mitbekommen. Ja. In der Sendung, immer. Ja. Liegt bei euch auch viel Schnee im Moment? Im Moment gar nicht. Also, es schneit, dann schmilzt wieder, dann schneit es wieder. Also, im Moment haben wir gar nicht. Wir haben gerade 5 Grad draußen oder so. Ah ja, es ist hier in Köln kälter als in Wien im Moment. Ja. Daniel, danke für deinen Anruf. Schöne Grüße nach Wien und gute Besserung. Was ich noch fragen wollte, könnte ich vielleicht 2 Autogramme haben für mich und für einen Freund von mir? Wir sind beide große Fans. Na klar, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, damit wir deine Anschrift aufschreiben. Fabian, dankeschön. Okay, alles Gute. Tschüss, Daniel. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Christel. Christel ist 73. Guten Morgen, Christel. Ja, Morgen, Christel. Hallo. So, warum hast du mich angerufen? Bitte? Warum hast du mich angerufen? Ich hatte doch vorhin schon mit jemand gesprochen. Ja, aber das war ja nicht ich, das waren meine Mitarbeiter. Jetzt, ach so. Jetzt bist du bei mir und bist auf Sendung. Ach so. Ja. Ja, das geht um meinen Mann. Ja, was ist da los? Der ist Mittwoch, wenn es 14 Tage, da ist er gestorben. Ist er verstorben. Ja. Nun habe ich das Problem, ich weiß nicht, ich glaube, der wollte da ja nicht so richtig drin und habe das Gefühl, ja, als ob er mir das übergenommen hat. Wo wollte er denn nicht rein? Der war schon letztendlich Hospiz gewesen. Ach so. Und er hatte vorher gesagt, dass er in kein Hospiz möchte? Doch. Das Ding vom Arzt aus. Ja, mehr oder weniger. Ja, dadurch. Ich weiß auch nicht so richtig. Wir fangen mal ein bisschen anders an. Das ist vielleicht auch ein bisschen Aufregung jetzt, zu sprechen. Ja. Kann ich auch gut verstehen. War dein Mann lang erkrankt? Ja. Er ist an Lungenkrebs erkrankt. Mhm. Und seit August 2011. Ah ja. Und von da an, am 1. August ist er dann ins Krankenhaus gegangen, das erste Mal. Und von da an hat er eigentlich bis auf kurze Unterbrechung bis Januar eigentlich durchweg Chemotherapien bekommen. Hm. Also eine schwere Zeit für ihn. Ja. Sehr schwere Zeit. Und ja, das hat alles nichts gebracht und nichts genutzt. Hat nichts gebracht, nee. Hm. Zwischendurch war dann noch Bestrahlung. Hm. Also und eine Leidenszeit, ne? Ja, war eine Leidenszeit. Hm. Aber der Arzt, der hat auch gesehen, dass ich damit nicht so richtig zurande kam. Hm. Ich wusste ja nicht, wie ich damit umgehen sollte, so richtig. Mit der schweren Erkrankung und ja. Und überhaupt. Ja. Ich weiß ja nicht, was auf mich drauf, man weiß ja nicht, was auf einen drauf zukommt. Natürlich. Und da hat er uns die Beratung vorgeschlagen mit dem Hospiz. Mhm. Und das war vorher April gewesen. Ja. Und wusste denn dein Mann so, was das ist, Hospiz, was man da macht? Das haben sie ihm erklärt dann auch. Ah ja. Mhm. Naja. Und da hatten wir uns im April angemeldet, hatte er sich angemeldet. Mhm. Aber wir haben auch nie wieder drüber gesprochen. Ja, wie war denn in diesem Gespräch, als man ihm das erklärt hat, wie war denn da seine Reaktion darauf? Naja, wenn es sein muss eben, dann muss ich es eben hinnehmen. Er war nicht begeistert von. Wie lange war er denn jetzt schließlich im Hospiz? Er ist am... ich würde 1,5 Wochen. Ah, länger nicht? Nee. Hm. Und das war dann wahrscheinlich auch die schwierigste Zeit für ihn, schlimmste Zeit. Ja. Mhm. Hat er denn irgendwas zu dir dann noch, als er im Hospiz lag, hat er dann noch irgendwas zu dir gesagt, dass es ihm doch nicht gefällt? Nein. Das hat er so hingenommen. Ja. Wie war denn euer Verhältnis eigentlich? Teils. Oh. Ich sagte, 27 Jahre waren wir verheiratet. Ja. Er hat aber die ganze Zeit getrunken. Oh je. Auf die letzte Zeit, bis vorher November, hat er nicht mehr so viel getrunken, weil er das nicht mehr schaffte dann. Der hat die ganze Ehezeit getrunken? Ja. Hat er schlimm und schwer und viel getrunken? Ja. Nun, dann hast du keine gute Zeit gehabt. Nee, ich hatte keine gute Zeit. Das muss man so sagen. Ja. Hm. Und ja, vielleicht auch durch den Alkohol. Natürlich. Er hat ja auch nur an sich dann gedacht und wenn man dann gesprochen hatte, er möchte das doch einschränken oder was, war nicht gewesen. Oder wenn man da mal krank war, er hat keine Rücksicht drauf genommen, ob man krank war. Also wenn du krank warst, das war dem völlig egal? Ja. Hat er dich auch geschlagen? Nee, das hat er nicht gemacht. Gab es denn viel Streit? Nee, ich habe es eigentlich auch nicht. Aber es war immer eine komische Stimmung. Weil aber immer eine komische Stimmung gewesen. Mhm. Und wenn mal irgendwas war, irgendwelche Fehler macht man ja. Mhm. Und da ist nicht gekommen, naja, das schaffen wir schon, das werden wir schon machen. Oder irgendwas, da kamen erstmal Vorwürfe. Mhm. Warum und weshalb und. Was ist denn, wenn du an deine, oder an eure 27 Jahre denkst, was war denn das Schönste? Kann ich gar nicht mal groß sagen. Wir sind zwar vier weggefahren, ja, aber ich kann das echt ja nicht sagen, was das Schönste war. Also hat das Schlechte überwogen, muss man dann so ja, ausdrücken. Ja, ja. Ich habe auch, was auch sehr erniedrigend war und wenn er so zum Entzug im Krankenhaus war dann, wo er dann im Delirium war und ja nicht mehr wusste, was er gemacht hat und ja da schon gewindelt wurde, weil er ja nicht da war. Hm. Also es war alles schon schlimm gewesen. Wie oft hat er denn einen Entzug gemacht? Zweimal. Nur zweimal in den vielen Jahren? Ja. Das heißt, er hat gar kein wirkliches Bewusstsein darüber gehabt, dass er säuft? Doch. Doch. Ich nehme an, ja. Aber es war ihm egal? Aber ihm egal gewesen, ja. Hauptsache, er hatte seinen Alkohol. Wie viel hat er denn so getrunken im Durchschnitt? Naja, die erste Zeit war das schlimm gewesen. Da hat er ja, wie gesagt, wie Alkoholiker so sind, der hatte ja überall seinen Schnaps dann versteckt gehabt. In der Wohnung? In der Wohnung, ja. Mhm. Und zum Schluss hat er dann nur noch Bier getrunken, aber das waren dann auch schon am Tag 10 Flaschen. Mhm. Bis auf die letzte Zeit dann kriegte er, das war ja, zuerst fing er an mit der Bauchspeicheldrüse, dass er da Probleme kriegte. Ja, und da ging es wahrscheinlich dann zurück mit dem Alkohol. Da ging es ein bisschen zurück, ja. Mhm. War er denn, wenn er besoffen war, besonders unfreundlich zu dir? Kann ja nicht mehr sagen unfreundlich, aber ist ja, ich möchte wohl nicht sagen Streit, aber mit den Kindern hat er dann viel geschimpft. Wie viele Kinder habt ihr? Das waren nicht seine. Ich habe vier Kinder, vier Mädchen habe ich. Achso, die hast du mitgebracht? Die hatte ich mit in die Ehe gebracht, ja. Ja. Wie hat er sich denen gegenüber verhalten, generell? Ja, da war es eben auch gewesen, was heute gut war, war morgen schlecht gewesen. Mhm. Also die Kinder wussten auch nicht so recht, wo sie dran waren. Ich habe dann immer gesagt, macht mal, macht, macht, weil ich selbst auch Angst hatte, weil ich die Brüllerei nicht mochte dann. Mhm. Die hat ja dann auch rumgebrüllt. Ja, das gab's dann doch, die Brüllerei. Naja, doch, das gab es dann schon. Mhm. Aber mehr eigentlich immer mit den Kindern. Und was auch schlimm ist. Ja, war schlimm. Ich stand immer zwischen Baum und Brücke. Wen stehst du nun bei? So, jetzt hast du ein schlechtes Gewissen, dass er noch die anderthalb Woche ins Hospiz gegangen ist. Ja, warum? Ja. Warum? Er hat kein Wort mit mir gesprochen mehr. Ich weiß ja nicht, ob er sprechen konnte. Das weiß ich nicht. Aber auch wenn ich ihn angesprochen habe, der hat er teilweise seinen Kopf weggedreht. Und die Pfleger, wenn ich dann kam und fragte, wie es mit ihm war, die sagten dann, ach, der war ganz okay gewesen. Ja, er war ganz freundlich und da musste ich mir doch eigentlich irgendwie einbilden, dass das mit mir zusammenhing. Das kann ja sein, dass das mit eurer Ehe, die offensichtlich eine schlechte Ehe war, du siehst es ja ganz genauso. Vielleicht hat er es auch so gesehen und im Angesicht des Todes ist man dann noch ehrlicher mit sich und er wollte da vielleicht einfach einen Schlussstrich setzen. Ich weiß nicht, ob er das so gesehen hat. Ja, man weiß es nicht. Aber Christel, ich sag dir ganz, ganz klar, du brauchst dir da kein schlechtes Gewissen zu machen. A, ist es eine gute Entscheidung, in ein Hospiz zu gehen. Da war er gut betreut. Das wirst du bestätigen können. Ja, so. Auf jeden Fall. So. Und da ihr, und er hat ja nicht explizit gesagt, nein, ich will da nicht hin. Nein, das hat er nicht gesagt. Weißt du, wenn er das gesagt hätte und du hättest ihn quasi da mit Gewalt hingedrängt, dann wäre es schlimm. Aber er hat es nicht gesagt. Nee, gesagt hat er nicht. Ich habe das bloß, er war ja noch drei Tage im Krankenhaus. Mhm. Nee, später. Donnerstag kam er rein und Sonntag haben sie ihn dann ins Hospiz gebracht. Mhm. Und den Sonntag, wo ich dann da war, da hatten ihm die Ärzte das ja schon vorher gesagt, dass er da hinkommt. Mhm. Und irgendwie ja, der muss analysiert haben, sein Kopfkissen nach draußen, seine, weiß ja nicht, wie er das eigentlich geschafft hat, seine Unterlage, die lag vor dem Bett. Hm. Aber weißt du, Christel, die ganze Ehe war schlecht. Ja. Da kannst du auch nicht erwarten, dass es dann plötzlich in den letzten Tagen vor dem Tod besser wird. Er hat sich ja immer seltsam verhalten. Ja, und so, ja, und so, ich wusste nie, woran ich war. So, und das hat er jetzt genauso gemacht bis zum Tod. Es ist alles irgendwie eine... Ist aber schlimm. Ich find das... Ja. Wie schlimm. Ich fand das schon vorher schlimm. Wie gesagt, wir haben hier gesessen wie Bruder und Schwester. Es war ja nichts mehr. Wir haben uns zwar unterhalten und ja, aber so war ja nichts mehr gewesen. Und aber du brauchst, um es nochmal zu sagen, Christel, du brauchst dir da kein schlechtes Gewissen machen. Du hast ihn nicht vernachlässigt. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich hatte ihn auch hier noch gepflegt. So. Er musste hier zu Hause schon gewindelt werden. Siehst du, das hast du gemacht. Alles. Das habe ich ja alles gemacht, und ja. Du hast nicht ganz massiv gegen seinen Willen dich verhalten. Also ist das alles in Ordnung. Sicherlich schied sich das ganze Mitleid in Grenzen. Ja, wirklich, natürlich, wenn es so ist. Weil ich ja nicht anders kann. Wenn ich krank war, hat er schon mir gesagt, das ist real, ja. Ich denke real, ich kann ja nicht helfen und damit basta, damit musst du fertig werden. Ja. Naja, und somit bin ich dann auch alleine fertig geworden. Ich habe ihm dann nicht mehr gesagt, wenn ich irgendwas hatte. Ja. Also Christel, ich finde, dass du es richtig gemacht hast und mach dir kein schlechtes Gewissen. Schau jetzt nach vorne und ich habe ja dazu noch eine schizophrene Tochter hier zu Hause. Die lag ja, bevor das mit ihm da so schlimm wurde, auch 7 Wochen auf einer erschlossenen Anstalt, wo ich ja auch jeden Tag hin musste und musste sie abholen, weil sie nicht alleine rausgelassen haben. Also du bist schon ganz schön belastet, ne? Das höre ich. Ja, ja. Christel, wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit im Hintergrund. Ja. Und von meiner Seite aus sage ich dir wirklich mit tiefer Ehrlichkeit, du brauchst dir kein schlechtes Gewissen machen. Mhm. Bitte. Weißt du, das Schlimme war, wenn seine Schwester, die hat sich sonst nicht drum gekümmert, groß, mal ein Telefonat oder zum Geburtstag, aber in der Zeit, wo er jetzt zu Ende ging, da war sie dann eben im Krankenhaus und da, es ging ihm ja da schon nicht gut und sie sagte dann zu mir, also ich kann nicht sagen, dass ihm das schlecht geht, ich habe mich eine ganze Stunde mit ihm unterhalten, mit mir hat er aber kein Wort gesprochen. Ich würde vorschlagen, Christel, das legen wir jetzt mal auf den Hintergrund. Meine Psychologin, die Christina, ruft dich an und alles weitere im Hintergrund und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Jetzt ist die Christel weg, aber ich hatte mich auch von ihr verabschiedet. So, hier ist Jonas und Jonas ist 22. Guten Morgen, Jonas. Hallo. Hallo, Jonas. Und was geht's bei dir? Habe ich jetzt zweimal erzählt schon. Ja, ich habe es noch kein einziges Mal gehört. Ach so, du bist. Ich habe gedacht, genau. Das wäre jetzt nochmal jemand anders. Nein, ich bin's und ich habe es noch nicht gehört. Jonas, okay, also ich bin der Jonas, bin 22 und ich, also ein bisschen schwer zu erklären, wenn ich vorm Spiegel stehe, errege ich mich halt, wenn ich mich selbst sehe. Mittlerweile ist das sehr extrem. Also was? Ich habe nicht verstanden. Was? Ich errege mich, wenn ich mir selber zugucke. Also ich mache sehr viel Bodybuilding, habe einen sehr durchtrainierten Körper. Und wenn ich mir halt zugucke, dann ist mittlerweile so, dass ich extrem erregt werde. Also ich habe... sexuell erregt wirst. Also sehr schnell eine Erektion und brauche auch nicht viel zu machen, um dann... Also du findest dich und deinen Körper attraktiv und auch geil. Ich finde mich so richtig geil, ja. Ja, du bist ein richtiger Narzisst. Das ist bei Narzissten so. Die verlieben sich in sich selbst. Was heißt Narzisst? Nein, das heißt also jemand, der absolut auf sich orientiert ist. Auf sich bezogen ist. Letztendlich liebt ein Narzisst nur seine eigene Person und letztendlich auch seinen eigenen Körper. Aber kann ich da andere gar nicht lieben oder ist das... Ich weiß ja nicht, wie stark das bei dir ausge... Ja, weil ich habe halt eine Beziehung, so eine sexuelle Beziehung zum Mädel und da ist es halt auch so, dass ich, wenn wir Sex haben, mir immer mich sozusagen aus der dritten Perspektive vorstelle. Also ich sehe eigentlich mehr mich, wie ich mit ihr Sex habe und finde das eher geil als... Das erregt mich halt total. Denkst du denn, findest du denn andere sehr gut gebaute Männer auch sexuell attraktiv? Nein, gar nicht. Gar nicht, nur dich? Ja. Also ich finde es halt, ich stelle mir halt vor, wie sich die Muskeln sozusagen anspannen und wie ich mich bewege. Also ich mag sie zwar auch, sie hat auch eine tolle Figur, aber wirklich erregen tue ich mich eigentlich an mir selbst. Jetzt abgesehen mal von dem Sexuellen, warst du schon mal so richtig tief in eine Frau verliebt? Ich bin schon in sie verliebt. Du bist also auch in diese Frau verliebt? Ja, eigentlich schon. Es geht jetzt eher so um die sexuelle Komponente. Es ist eine sehr sexuelle Beziehung, ja. Also wir haben zu 90% Sex, aber ich glaube, das liegt auch mehr an ihr. Also ich würde wahrscheinlich mehr auch andere Dinge machen wollen mit ihr, aber für okay. sie ist halt okay, wenn ist das aus einer anderen Partnerschaft raus und ja. für sie ist, glaube ich, im Moment der Sex das Überwiegende. Okay, deswegen war meine Frage gewesen, so hattest du es am Anfang ja auch gesagt, deswegen war meine Frage, ob du auch schon mal so wirklich ganz tief in eine Frau verliebt warst. Ja, wenn das, was ich spüre, Liebe ist, das ist halt schwer zu beantworten, ja, aber ich fühle mich schon verliebt. Warst du schon mal länger mit einer Frau zusammen? Nein, also ich, nein, immer so relativ kurze Beziehungen, also ja. anderthalb Jahre war es längste. Was ist dir denn so in der Welt das Wichtigste, auf der Welt das Wichtigste? Was mir auf der Welt das Wichtigste ist, das wirklich Wichtigste, ja. das ist eigentlich mein Sport. Also ich mache halt wirklich fünf sogar, also manchmal jeden Tag Bodybuilding, sechsmal. Also, also ohne das wird es nicht gehen. Was machst du beruflich? Ich bin noch Schüler. Ah ja. Und welcher Mensch ist dir der wichtigste auf der Welt? Welcher Mensch? Ja, ich stehe schon an erster Stelle, aber sie ist mir auch wichtig. Also und meine Mama ist mir wichtig. Also. Aber interessant jetzt, ne? Du hast sofort gesagt, ja, ich stehe schon an erster Stelle und sie ist mir auch wichtig, ja, und meine Mama auch noch. Aber viele hätten jetzt gesagt, meine Mutter oder meine Eltern sind mir das Wichtigste, wenn man in keiner Beziehung ist. Du hast gesagt, sofort gesagt, ich. Ja, weil ich arbeite ja auch sehr viel an mir. Also ja, das ist natürlich auch ein absolut egomanischer Sport, den du da betreibst. Ja, da geht's ja nur um die Selbstbespiegelung. Ihr steht ja vor dem Spiegel und trainiert. Ja. Und geilt euch wirklich an jeder neuen Muskelpartie auf, die sich entwickelt hat. Ja, ich habe halt auch mit anderen mal geredet und habe halt versucht herauszufinden, ohne mich zu outen, ob die das auch so sehen, also ob das jemand kennt. Aber da habe ich eigentlich immer erfahren, dass das bei anderen eigentlich eher so total auf Erstaunen stößt. Also die wussten gar nicht recht, was ich meine und bei denen ist das auch, glaube ich, nicht so. Da bin ich mir recht sicher. Das kann sein. Ich glaube auch, dass du da schon eine Ausnahme bist. Aber andererseits glaube ich auch, dass ganz wenige so offen, also bereit sind, so offen zu sprechen, wie du sprichst. Das ist ja schon, das sagt nicht jeder so frei heraus. Ich geile mich um halb zwei sieht mich ja auch keiner mehr und hört mir ja keiner mehr zu, der mich kennt, wie ich mal. Ja, ja. Und du sitzt hier nicht neben mir und dich kann keiner sehen. Das geht ja. Ja, genau. Ja, das geht ja. Ja, das, also würde ich jetzt so spontan sagen, dass ein wirklich ein sehr, sehr, sehr ich-zentrierter Mensch ist und da die Sexualität so konzentriert ist auf dich selbst und nicht auf andere toll definierte Männer, sondern nur auf dich selbst, ist das schon extrem narzisstisch. Aber was heißt das jetzt? Ist das eine Störung? Ist das irgendwas, was behandelt werden muss? Oder ist das okay? Oder wie habe ich das zu sehen? Weil Narzissmus, das sagt mir jetzt nicht. Ist das, ja, weißt du, das ist... du weißt, was ein Egoist ist. Ja, ne? Aber also, das muss man ja nicht behandeln. Nee, aber es ist immer so eine Frage, wie stark das ist. Natürlich kann man, wenn man in einer Richtung sich extrem entwickelt hat, kann man damit leben, ja. Aber dann wirst du auch dein Leben lang ein einsamer Mensch bleiben. Weil du nicht lieben kannst. Aber ich kann ja schon lieben, ich bin ja verliebt eigentlich. Ja, aber das hast du mir nicht überzeugend erklärt. Da geht es eher um Sex und so. Aber das liegt an ihr, also ich würde schon mehr wollen. Was würde passieren, wenn man sagen würde, Jonas, ab morgen gibt es kein Bodybuilding? Ja, nee, das geht nicht, das geht gar nicht. Sagst du so? Du könntest krank werden. Nein, das geht nicht. Also ohne Bodybuilding dann, nein, niemals. Das geht nicht. Ich sag nochmal, Jonas, du könntest krank werden und dass es nicht mehr geht. Ja, dann kriege ich es schon irgendwie hin, dann mache ich was anderes, dann weiß ich nicht, dann mache ich zu Hause was, aber ich, also ohne geht gar nicht, unmöglich, nein. Ich habe mal jemanden gekannt. Mein Körper kann nicht schlechter werden, als er jetzt ist, der muss so aussehen, bis ich 70 bin. Ah, krass. Ich habe mal jemanden gekannt, der so drauf war wie du. Und dann hat der arme Kerl einen schweren Motorradunfall gehabt. Und da war von heute auf morgen Schluss mit Bodybuilding. Schluss. Der lag Monate im Krankenhaus, fast ein Jahr. Ich glaube, also wenn ich wirklich keine Chance mehr hätte, würde ich echt, ich weiß nicht, was ich dann machen würde, aber das wäre nicht gut. Sagst du jetzt so. Und danach, als er rauskam, konnte er auch sowas nicht mehr machen, sondern nur vorsichtig ein bisschen Training und so, weil der Körper so gut. Das ist undenkbar für mich, undenkbar. Wirklich undenkbar. Ja, das sagst du jetzt so, aber das Leben kann sich so entwickeln. Und wenn du das mit so einer Klarheit sagst, ist das ja wie eine Sucht, in der du da drin steckst. Und das finde ich bedenklich. du bist ja nicht frei. Ich finde immer toll, wenn Menschen frei sind. Wenn Menschen sich frei für einen Sport, für eine Religion oder was auch immer entscheiden. In dem Moment, oder auch für ein Genussmittel, aber in dem Moment, wo man abhängig davon ist, dass man sagt, ich kann gar nicht anders, ich kann gar nicht leben ohne das. Aber du meinst jetzt, dass der Sport eher das Problem ist und dazu führt, oder? Ich verstehe jetzt den Bezug zum Sport nicht. Ich vermute, dass du eine Anlage dazu hast. Ich will jetzt hier nicht groß küchenpsychologisieren. Ich glaube, dass du eine Veranlagung dazu hast und dieser Sport kitzelt das enorm aus dir nochmal raus und macht es noch, ich sag mal, fast in eine, ja, überzeichnet es enorm. Also eine Veranlagung zum Narzissmus, ja, oder? Ja, das glaube ich, ja. Mhm, ja. Allein die Motivation, dass du da hingegangen bist und das, wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Ja, also schon seit 16, 15 mache ich das schon. Ja, ja. Mit 16 habe ich dann das erste Mal angefangen, mich, ja, cool zu finden. Auf jeden Fall ist es so, das sage ich dir, aus meiner Erfahrung und aus meiner Lebenserfahrung, dass du auf jeden Fall einen wachen Blick auf dich haben musst. Ich finde bedenklich, dass du in so einer enormen Abhängigkeit dazu stehst. Ich finde auch ein bisschen bedenklich, dass diese sexuelle Komponente, die du mir da beschrieben hast, weil sie mir das Extreme der Entwicklung verdeutlicht. Ja, die macht mir halt auch Angst, weil ich mir halt, weiß nicht, ich sag mir halt irgendwie, ganz normal ist es ja nicht, weil ich werde halt wirklich, also es wird wirklich, es geht so weit, dass ich mich kaum noch anfassen muss. Ich bin dann so geil, es reicht auch, ich kann irgendeinen Körperteil zentrieren, mir angucken. Das heißt, spann einen Muskel an und das, brutal, das ist fast schon wie ein Orgasmus an sich. Das heißt, du onanierst auch immer vorm Spiegel. Ja, sehr oft, ja. Ja. So, ich habe dir jetzt so meine Darstellung und meinen Eindruck geschildert. Ich möchte möchte aber auch, dass du mit meiner Psychologin nochmal sprichst, die dir vielleicht dann noch genauer sagen kann, wann das anfängt, krankhaft zu werden, das Ganze. Ja? Okay, ja. Ja, alles klar, Domian, schönen Dank. Ne? Jonas, sie ruft dich gleich an. Super, danke dir. Okay, alles Gute, tschüss. Ja, ciao. So, ihr Lieben, Thema diese Woche. Das Thema diese Woche heißt Extremfan. Extremfans. Ich möchte gerne mit Fans, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade einen Vorschlag, also ich möchte gerne mit Fans, also mit Leuten sprechen, die Fans von Stars aus der Musik, aus Sport, Film oder Showgeschäft sind oder gar von einem Darsteller aus der Pornobranche, gibt's ja auch. Also Hardcore-Fans, die möchte ich sprechen, oder mit Fans von Autos, es gibt ja auch extreme Autofanatiker, die sagen, mein Leben gehört meinem Auto, kann man ja auch Autofans nennen, oder Fans von Fußballvereinen, das ganze Leben dreht sich nur um den Verein. Und es gibt auch Markenfans, die sagen, ich kann nur mit dieser Marke leben, wenn ich die anhabe und ich tue alles dafür und ich spare und ich arbeite zusätzlich, um mir diese Markenklamotten zu kaufen. Also Extremfans, das ist unser Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr Extremfan seid, vielleicht von einem Sänger oder einem Schauspieler oder einem Showstar, was auch immer, dann meldet euch doch unter domian@wdr.de oder ruft sehr gerne am Mittwoch vor der Sendung an oder auch während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich auf den Horst. Und der Horst ist 58. Guten Morgen, Horst. Hallo? Hallo, Horst. Hallo, Domia. Ja, du schaltest bitte den Ton von deinem Radio oder Fernseher komplett ab. Vom Fernseher. So, wenn du einen Fernseher anhast, dann ja. So besser. Ich hoffe, dass das dann jetzt besser ist, ja. Horst, was geht's? Ja, geht darum. Ich bin seit 8 Jahren verwitwet. Ja. Und ich habe vor 3 Jahren ein Mädchen kennengelernt. Mädchen? Ja. Wie alt ist das Mädchen denn? 21. Oh. Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen Sohn mit 15 Monaten. Mhm. Und ich liebe sie abgöttisch. Ich nehme an, sie mich auch. Aber die letzten 2-3 Monate irgendwie gehen die Wege einmal nach links, einmal nach rechts. Mhm. Ja. Wie macht sich das denn so deutlich? Was macht sie denn? Hat sie einen anderen Freund vielleicht? Oder andere Interessen? Ja gut, Interesse nicht, aber so, sie ist eifersüchtig, unwahrscheinlich. Sie ist eifersüchtig? Ja. Mhm. Ich mache manchmal Blödsinn, wenn man spazieren gehen oder im Schwimmbad und so, ne, und ach, dann wird sie verrückt und so, und sie heißt Ramona. Mhm. Und die Ramona, ich sehe nicht aus wie Arnold Schwarzenegger. Wieso? Aber ich sehe nicht aus wie jetzt Arnold Schwarzenegger oder so. Ja. Aber die versteht dann, wenn ich mal Blödsinn mache und irgendwie und ich habe das Gefühl, einfach, die passen nicht zusammen. Ach, ihr habt das Gefühl, du hast das Gefühl, ihr passt nicht zusammen. Ja. Mach es mir nochmal deutlich. Sag's noch genauer. Warum passt ihr nicht zusammen? Weil? Ja, weil. Mit der Eifersucht. Also die Eifersucht geht ja auf die Nerven? Ja. Mhm. Ja. Hat sie denn wirklich Grund? Wirklich Grund? Nein, nein, nein, nein, überhaupt nicht. Also du stellst nicht anderen Frauen nach, flirtest nicht? Nein, nein, ja, ja. Nein. Du bist ein ganz. Ich bin einfach ein lustiger Kerl. So. Lustiger Kerl und bist froh, dass ja, du Ramona also, hast. Ja, richtig, genau. Ja. Und ich liebe diese Frau über alles. Und die liebt mich auch abgöttisch. Ich habe einen super Sohn. Und okay, aber du sagst, ihr passt nicht zusammen. Wie soll ich sagen, Angst, dass das daran jetzt kaputt geht. Also, es macht sich hauptsächlich an der schlimmen Eifersucht fest. Ja. Ja, ja. Streitet ihr deshalb oft? Ja. Und was sagt sie dann? Ja. Warum ist sie eifersüchtig, wenn du sagst, da besteht gar kein Grund? Ja, dann hört sie mir entweder vor mit meinen Söhnen, ja, und... Was hörst du dir vor? Ja, deine Kinder kümmern sich, ich muss dabei sein, ich habe keinen Kontakt mehr mit meinen Söhnen. Jetzt hat die Mama gestorben, jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Hm. Und jetzt habe ich natürlich diese Frau noch kennengelernt. Umso jünger, ne, ist er, die ist ja sehr jung und das ist ja jetzt überhaupt nichts mehr, ne. Aber nochmal die Frage. Warum ist sie so eifersüchtig auf dich? Tja. Du musst da irgendwas machen. Wenn du ganz brav zu Hause sitzt und ja, sie immer anbetest, ja, dann ist sie nicht eifersüchtig. Ja, sie muss von früher, wie ich mit meiner Frau noch zusammen war, viele Leute erzählen, ich wäre früher kein Junge von Traurigkeit gewesen. Ja gut, aber ihr seid jetzt auch seit 3 Jahren zusammen und ja, richtig, das muss sie ja merken. Ja, richtig, genau. Also ich habe noch nie einen Grund gegeben dafür. Oder. Was sagt sie denn? Wie nervt sie dich denn mit der Eifersucht? Was sagt sie? Was macht sie? Oh, sehr, sehr schlimm. Gut, zum Beispiel, ich war am Samstag mit ihr schwimmen gewesen und da kam mehrere Frauen mir entgegen oder so. Und dann hab ich nur mal angeguckt, die Frauen. Die hast du dir angeguckt, ja. Ja, die sieht aber hübsch aus und so, ne, und schön Hintern und so, ach, da war zu viel. Mhm. Das, bis heute, hatte ich mal vor, von Samstag bis heute. Ne. Geht es denn so weit, dass du denkst, ich würde mich vielleicht von der Frau trennen müssen, weil das so schlimm wird? Ne, möchte ich aber nicht. Möchtest du nicht? Nein, ich liebe sie abgöttisch. Und mein Sohn, ach, so einen hübschen Sohn habe ich. Kann das sein? Ich frage nur mal so. Ich meine, das ist ja nun ein riesen Altersunterschied. 21 ja. Und 58, da liegen ja Welten zwischen. Ja, ja, ja. Dass deshalb auch eine gewisse Spannung bei euch ist, weil ihr in ganz anderen Lebensphasen seid? Ach, ne, will ich nicht sagen. Sie gehen in keine Disco rein, sie ist auch im Haushalt. Mhm. Wunderbar. Und ach, alles so, ne. Und die... Nur ich habe im Moment mit meinem Knochenspiel und dann ist er auch ein bisschen böse, dass ich nicht mitgehe, spazieren. Sag, ja. Am Monat geht im Moment nicht. Ich habe mit Rheuma und mit Gicht zu tun im Moment. Ne, und was sagen denn die Schwiegereltern? Die werden ja ungefähr in deinem Alter sein oder vielleicht sogar noch was jünger. Was sagen die denn dazu? Ja, genau. Ja, ist nur der Papa da von hier. Ne? Und was sagt der Papa? Alles in Ordnung, also mit dem Mann komme ich super zurecht. Ja? Ne? Ja. Ja, ist dem egal. Ja, also egal, aber wir kommen super zurecht. Ne? Ja. Und so dein Umfeld, als du da gesagt hast, hier, ich habe so ein junges Mädel von 21. Wie oh, da war am Anfang sehr schlimm. Wer war denn sehr heftig? Alle, die mich kennen und so, sehr schlimm. Wie kannst du sowas machen und, mhm. Ne? Aber jetzt alles okay, ne? Die sagen, ach, super. Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass du mit dem so lange zusammen bist, mhm, und noch ein Kind und alles, ne? Ich finde ja, Horst, das ist ja sehr schwer für einen Außenstehenden, da so reinzugucken, ob es wirklich nur diese Eifersucht ist oder was da noch so vielleicht unterm Teppich liegt. Ja. Was hältst du denn davon, wenn ihr beiden Hübschen mal einmal, zweimal oder höchstens vielleicht dreimal mal zu einer Eheberatungsstelle geht? Ja. Paarberatungsstelle. Da ist ein neutraler Mensch. Ja, wir sind noch nicht verheiratet. Aber ich Bitte? Wollte die heiraten. Ich würde heiraten. Ja, egal, Eheberatung, ich meine Paarberatung. Ja. Könntest du dir das vorstellen? Ja. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Da sitzt ihr dann zu dritt am Tisch und dann sagt jeder so das, was er an dem anderen nicht gut findet. Und das ist eine neutrale Person und die kann dann versuchen zu vermitteln. Ja, richtig, ja. Meinst du, sie würde es auch mitmachen? Ja, glaube ich. Ja, dann sind wir da auf der grünen Seite. Horst, dann rufen wir dich nochmal an und wir geben dir eine oder zwei Beratungsstellen in deiner Umgebung an die Hand und dann könnt ihr beiden da mal hinmarschieren. Ja, das wäre super. Ja, das wäre super. Das machen wir. Wir melden uns gleich wieder. Ja. Tschüss, ja. Horst, und alles Gute dir. Ja. Euch. Tschüss. Ja. Tschüss. Und hier ist Angelus. Angelus, stimmt das? Angelus? Ja, hallo. Wie spricht man es aus? Angelos. Angelos, ganz normal Angelos. Ja. Ist das griechisch? Griechisch, genau. Angelos, 18 Jahre alt. Genau. Um was geht's, Angelos? Es geht darum, dass mich Gewissensbisse plagen. Und zwar bin ich mit meiner Freundin jetzt schon 1,5 Jahre zusammen. Ja. Und seitdem wir beide zusammen sind, hat sie extrem Stress zu Hause. Also das heißt, die Eltern akzeptieren mich gar nicht als Schwiegersohn oder auch als Freund. Warum? Und ja, ich habe die Vermutung, dass es einfach daran liegt, dass ich Ausländer bin. Und zwar war ich auch schon, also am Anfang unserer Beziehung war ich ein paar Mal da. Und da musste ich mir auch schon einiges anhören. Eben gerade, weil ich auch Grieche bin und es ja zurzeit alles ein bisschen kritisch ist. Gut, da kannst du ja nicht zu, dass es in Griechenland drunter und drüber geht. Ja, richtig, das sehe ich auch so. Ja. Aber ich vermute mal, wie du bist bestimmt hier geboren, oder? Ja, richtig, ja. In Erfurt. In Erfurt, ja. Ja, aber wie gesagt, es gibt da anscheinend einige Leute, mhm, die das halt nicht so sehen, mhm, und da gehören leider die Eltern meiner Freundin dazu. Okay, aber wenn das 1,5 Jahre schon knirscht, dann müssen die doch mal Tacheles geredet haben mit deiner Freundin, warum die dich doof finden. Genau, die haben meine Freundin schon darauf angesprochen, die haben gesagt, pass auf, du musst dich entscheiden, entweder wir oder er. Weil? Und, das haben sie nicht, sie akzeptieren mich einfach nicht, das haben sie nicht gesagt. Ja, aber deine Freundin muss doch dann nachhaken, warum wollt ihr ihn nicht, was ist los? Ja gut, sie haben jetzt nicht genau direkt gesagt, pass auf, wir wollen ihn nicht, weil der ein Ausländer ist oder... Trauen sie so sich und nicht. So. Das trauen sie sich anscheinend, mhm, nicht, genau. Mhm. Und ja, wie gesagt, also da meine Freundin hat auch eine jüngere Schwester, die wird jetzt, seitdem sie mit mir zusammen ist, einfach bevorzugt. Und man merkt auch, mhm, richtig, dass die Eltern den Kontakt meiden. Sie ist auch schon durch Streitigkeiten mal ab und zu um 1 Uhr morgens, um 2 Uhr morgens, um 3 Uhr morgens hier bei mir aufgekreuzt, mhm, und total am Weinen. Und deswegen, also, ich bin... Die machen dich bei ihr einfach mies. Genau. Aber meine Freundin steht zu 100% hinter mir, das muss ich auch dazu sagen. Und ich habe jetzt einfach dich angerufen, um zu fragen, was man da machen kann. Also ich möchte natürlich nicht, dass meine Freundin jetzt wegen mir den Kontakt zu ihren Eltern verliert. Also das auf keinen Fall, aber ich möchte das irgendwie alles hinbekommen. Wie alt ist deine Freundin? 17, aber die wird dieses Wochenende 18. Ja, also fast gleich alt. Fast gleich alt, mhm, ja. Wir haben auch schon daran gedacht, zusammen erstmal eine kleine Wohnung zu ziehen, weil wir beide ab Sommer in Ausbildung gehen. Mhm. Nur weiß ich jetzt nicht, wie wir das finanziell alles unter einen Hut bekommen, mhm, sollen. Also im Moment lebst du noch bei dir, bei deinen Eltern? Bei mir, ja. Ach, du hast eine eigene Wohnung im Moment? Nein, bei meinen Eltern. Bei deinen Eltern, also, und sie wohnt auch bei den Eltern, ne? Ja, aber hier... Das ist natürlich alles... Ja, da, ich finde das sehr schwierig, Angelos, weil ja. Du kannst da ja nur erstmal überhaupt nichts machen. Die Schuldigen sind, das sind die Eltern. Die, wenn ja. das so ist, wie du es beschrieben hast, ist es natürlich unter aller Sau. Das müssen wir ganz offen ausdrücken. Und ich finde, da musst du auch kein schlechtes Gewissen haben. Ich finde auch, dass deine Freundin sich in diesem Fall von ihren Eltern freistrampeln muss und emanzipieren muss. A, ist sie 18 Jahre alt. Da haben ihr die Eltern überhaupt nicht reinzureden, mit wem sie zusammen ist. Und wenn dann auch noch dieser Verdacht besteht, dass sie dich nicht mögen, weil du Ausländer bist oder ausländische Wurzeln hast. Du bist ja gar kein Ausländer. Ja, ich sehe mich nicht als Ausländer. Ja, eben. Umso absurder ist das Ganze ja. Dann finde ich, muss deine Freundin das auch durchkämpfen. Sowas darf man sich auch von Eltern nicht bieten lassen. Wenn das dann vielleicht eine Weile zur Folge hat, dass das Verhältnis da knirscht oder sogar ein bisschen zerrissen ist, ja, dann ist es zerrissen. So ist es nun mal. Ich fände das gar nicht schlecht, wenn ihr beiden das irgendwie finanziell vielleicht doch hinbekämen, eine eigene kleine Wohnung zu haben. Dann ist sie auch ein bisschen weg da vom Streitfeld und dann ist das ein bisschen, ja, so ist sie jeden Tag da und dann kannst du nicht da hinkommen. Kannst du da überhaupt noch hingehen und sie besuchen? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir haben jetzt das letzte Mal, dass ich da war, also wie gesagt, wir sind 1,5 Jahre zusammen, das letzte Mal, dass ich da war im 3. Monat. Ach, also das ist jetzt auch schon gut ein Jahr her. Und du hast dir gegenüber den Eltern nichts zu Schulden kommen lassen? Nein, eigentlich nichts Großartiges. Was Kleinartiges? Ja, ich bin, ich habe sie mal irgendwie nachts abgeholt zum Beispiel, also dass wir dann, oder wir sind auch mal zum Beispiel, ich sollte sie mal um 12 nach Hause bringen, weil wir dann feiern waren im Club. Sind wir auch mal zu spät gekommen nach Hause. Aber das sind halt solche Sachen. Ich finde jetzt, das kann allen passieren. Diesen Jungen. Ja, das genau. Das ist nur. Du hast kein silbernes Besteck geklaut bei denen und hast nein, nicht sonst nein, irgendwas. Nein, auf keinen. Ich habe ganz im Gegenteil. Ich habe sogar an alle Geburtstage, weil meine Freundin hat mir die Geburtstage gesagt. Ich habe an alle Geburtstage mal gedacht. Ich habe, als ich das erste Mal da war, habe ich auch eine Flasche griechischen Wein mitgebracht und all solche Sachen, um halt die alte Kiste halt. Also, mach dir kein schlechtes Gewissen. Das ist nicht dein Ding. Das ist jetzt eher das Entscheidungsfeld deiner Freundin. Ich meine, sie steht ja schon zu dir, sagst du. Das ist auch gut so. Und wie gesagt, wenn das jetzt erstmal zum Zerwürfnis mit den Eltern führt, ja, dann führt es dazu. Versucht ihr irgendwie hinzukriegen, dass ihr eine eigene Wohnung findet. Oder eine Kleinwohnung, Zimmer oder sowas. Alles klar. Ja. Mein lieber Grieche. Alles Gute wünsche ich dir und euch. Tschüss. So, Domian, eine Autogrammkarte vielleicht noch? Gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Tschüss. Super, danke. Ciao. Danke, ciao. Und als nächstes bin ich verbunden mit Bayram 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Bayram, guten Morgen. So. Ich freue mich, dass ich mit dir sprechen dürfte jetzt. Ja. Ich freue mich auch, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? So, ich bin 32 Jahre alt und ich hatte Leistenbruch-OP hinter mir. Und erste OP war am 6. Dezember und da ist irgendwas schiefgelaufen. Und dann musste ich zweimal operiert werden, weil in dem gleichen Stelle wieder. Oh, was ist denn da schiefgelaufen? Weil ich hatte diese Netzeinlagen. Ja, ja. Das hat der Arzt so eng gemacht. Und Durchblutung war so schlecht, was in den Boden geht. Dann, ich war im rechten Urologen. Die haben gesagt, vielleicht eventuell durch den Netz der Boden abgestorben. Ach du lieber Gott. Ich hoffe nicht, dass das so geschehen ist. Ja, und ich bin sofort zum Krankenhaus gefahren, wo die mich operiert haben. Ich habe gesagt, dass so und so gesagt haben bei dem Urologen, es soll sofort aufgemacht werden, es soll irgendwas gemacht werden. Dann haben die mir schnell Termin gegeben, zweite OP gemacht. Und jetzt, ich war wieder in welchen Urologen, die haben gesagt, Durchblutung ist sehr schlecht, der Hoden irgendwas abbekommen. Danach war ich in der Uniklinik, die wollten mich sofort da behalten. Übermorgen wollten die Hoden rausnehmen. Ach, beide Hoden? Eine Seite, wo die mich operiert haben. Ja, okay. Und ich war am Schreibtisch, wo ich die Unterlagen unterschreiben musste. Und da habe ich einfach abgebrochen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich fahre jetzt einfach nach Hause. Aber die haben dir, ich fasse nochmal zusammen, die haben dir gesagt, ein Hoden muss rausgenommen werden, weil aufgrund von schlechter Durchblutung er so geschädigt ist. Genau, weil das war dem, nach dem, die haben zweite OP gemacht, damit die Durchblutung wieder besser wird, aber anscheinend war es zu schlimm beim ersten Mal. Genau. Ist denn jetzt diese zweite Leistenbruch-OP, was den Leistenbruch anbelangt, ist das denn jetzt gut gelaufen? Ja. Ich habe immer noch Schmerzen. Ich war letzte Woche wieder beim Arzt, der mich operiert hat, sagte, das ist noch Flüssigkeit drin, das wird im Laufe des Monats, 3 Monaten wird dauern, bis der weggeht, da sind Flüssigkeit drin. Da hast du aber wirklich Pech gehabt, denn das ist ja eigentlich in der Chirurgie eine Kleinigkeit. Ich habe das auch gedacht. Ich habe im Internet so viel recherchiert, am Tag in Deutschland wird 1000 Mal operiert. Ja. Ich habe es auch schon 2 Mal hinter mir, deswegen weiß ich, was das auch bedeutet. Ja. Jetzt musst du aber, Bayram, wenn du jetzt den dringenden Hinweis bekommen hast von der Uniklinik oder auch von dem Urologen, dass der eine Hoden entfernt wird, dann musst du das auch machen. Also oder du holst dir noch eine andere Meinung rein. Was passiert denn, wenn der Hoden drin bleibt? Ja, in der Uniklinik sagen, die müssen wir rausnehmen. Und der mich da operiert hat, der Arzt meinte, das könnte man noch drinnen lassen. So, dann würde ich an deiner Stelle jetzt zu einem dritten Chirurgen gehen, der sich damit auskennt, der sich gut mit solchen Dingen auskennt. Und ich wäre an deiner Stelle schon ein bisschen skeptisch bei dem Leistenbruchchirurgen. Der hat ja schon einmal Mist gebaut. Ja, und ich habe Fehler gemacht. Ich habe gedacht, der weiß, wo der Netz eingelegt hat und der wird wieder korrigieren. Ich hätte am besten irgendwo an der Arzt gegangen oder Krankenhaus gegangen. Ja, ja. Ich habe gedacht, der wird wieder alles in Ordnung bringen. Aber man kennt ja eigenen Körper selber. Ich fühle, da stimmt was nicht. Am besten würde ich den Netz ganz rausnehmen lassen. Und gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich finde nur, dass du auf jeden Fall nochmal einen neuen Arzt aufsuchen solltest. Mit der ganzen Krankenakte und dich beraten lassen solltest, was du tun sollst. Nochmal die Frage, dein Urologe, hat der auch gesagt, dass der Hoden raus muss? Sagt ja, das wäre besser, könnte sein, dass der entzündet und die anderen Hoden auch beschädigt. Man kann ja sehr gut mit einem Hoden leben. Du kannst auch sehr gut noch Kinder zeugen mit einem Hoden. Und was die Kosmetik anbelangt, kann man einen künstlichen Hoden operieren, dann merkst du das gar nicht mehr, ob er weg ist oder nicht weg ist. Also da will ich dir ein bisschen die Angst nehmen. Das kann man wirklich machen und ich glaube, sagen zu können, dass das dann auch nicht so kompliziert ist. Ja, ich komme aus Türkei. Meine Eltern wissen davon nicht, dass ich lebe hier alleine in Deutschland. Meine Eltern wissen nicht, dass ich so eine Situation bin. Ich bin wirklich sowas am Boden. Ich war verschiedene Urologen, Chirurgen haben mich untersuchen lassen und im Endeffekt weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin richtig am Boden. Mein Lieber, deshalb nochmal der Tipp. Geh noch zu einem anderen Chirurgen oder zu einem anderen Urologen und lass dich beraten. Und wenn auch der sagt, ja, das sollte man rausnehmen lassen, dann geh in die Uniklinik, die haben dich ja offensichtlich ganz gut beraten bisher und lass es machen. Und lass dich beraten auch mit einem Implantat, das sind so kleine, ist so ein kleines Silikonbällchen, glaube ich, was man da einfügt. Ja, habe ich gelesen, ja. Also jetzt lass den Kopf nicht hängen, wahrscheinlich kann man die ganze Sache jetzt auch noch relativ schnell beheben. Geh nochmal zum anderen Arzt, lass dich beraten und dann wenn es dann wirklich Not tut, lass es durchführen. Jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist, Bayram. Mehr könnte ich dir aber auch nicht sagen. Geh und lass dich beraten und ich wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne, Bayram. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik, Ansgar Machalitzki. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne und gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.